Angesichts der vielen Dinge, die wir in diesem Hörbuch erfahren haben, mag es ein wenig überraschen, dass manche Naturschützer und Ökologen sich darum bemühen, bestimmte tropische Waldflächen als Wildnis zu definieren. Aufgrund der Einflüsse der Menschen des 21. Jahrhunderts auf den Planeten sterben Arten derzeit weltweit schätzungsweise 1000-mal schneller aus, als es der natürlichen Entwicklung entspricht. Wegen der schieren Anzahl der Pflanzen und Tierarten in den tropischen Wäldern, eine Fülle, in der vermutlich vieles noch zu entdecken ist, haben Naturschützer sich auf diese Ökosysteme als Bastionen im weltweiten Kampf gegen das Artensterben konzentriert. Manchmal wurde sogar die Vermutung geäußert, wir könnten durch den Schutz riesiger Wildnisgebiete mit geringen menschlichen Fußabdrücken und einer großen biologischen Vielfalt, das heißt der tropischen Regenwälder, die Zukunft für die Mehrzahl der Pflanzen und Tiere auf der Erde sichern. Ähnliche Gedanken stehen auch hinter dem Vorschlag, rund um die Welt, insbesondere aber in trockenen, tropischen und subtropischen Regionen, mehr Bäume zu pflanzen und dem Klimawandel entgegenzuwirken, indem man große Landflächen in einen renaturierten Zustand zurückversetzt. Andererseits heben Ökologen stets hervor, wie wichtig der Zustand der verbliebenen Wälder ist, unabhängig davon, ob sie intakt bleiben oder durch die Tätigkeit der Menschen abgewertet werden. Eine solche Begrifflichkeit deutet auf den Wunsch hin, in einen ursprünglichen, ungestörten Zustand zurückzukehren, ein Bestreben, das auch in vielen Erklärungen der UNESCO zum Weltnaturerbe zu erkennen ist. Die feuchten Tropen Australiens beinhalten demnach Überreste des großen Waldes von Gondwana, der Australien vor 50 bis 100 Millionen Jahren bedeckte. Natürlich hat die Erhaltung intakter Wälder mit ihren charakteristischen Baumkronen, ihren Etagen und ihrer Dynamik großen Nutzen. Solche Wälder spielen zweifellos eine ungeheuer wichtige Rolle für Luftqualität, Bodenstabilität, Klima und den Schutz der Artenvielfalt. Und tatsächlich liegen viele der am besten geschützten ökologischen Regionen der Welt in intakten Regionen der tropischen Wälder in der Neotropis und Südostasien. Andererseits wird die Abgrenzung vollkommen natürlicher tropischer Gebiete angesichts des Bevölkerungswachstums zunehmend schwierig. Außerdem erkennen die Ökologen, dass intakt nicht unbedingt unberührt bedeuten muss, denn viele ökologische Nutzeffekte ergeben sich auch in sekundären und anthropogenen Wäldern. Wie wir schon zu Anfang dieses Hörbuches gesehen haben, sind tropische Wälder nicht unveränderlich, sondern sie sind in ständiger Bewegung. Durch Plattentektonik, durch Klimawandel und später durch gezielte Eingriffe der Menschen. Schließt man diese dynamische Vergangenheit und die traditionellen menschlichen Bewohner aus, zeichnet man unter Umständen ein falsches Bild von solchen Wäldern, und das kann unbeabsichtigte Folgen haben. Die Einrichtung von Schutzgebieten stellt für den Naturschutz in den Tropen auch heute noch eine höchst wirksame Lösung dar, vorausgesetzt, man macht es richtig. Für viele Gebiete der tropischen Wälder sind Schutzgebiete jedoch keine effiziente oder auch nur praktikable Möglichkeit. Was kann man stattdessen tun? Können wir aus den archäologischen, historischen und paläoökologischen Erkenntnissen, die wir bereits gewonnen haben, etwas lernen? Die Jagd auf Buschfleisch gilt beispielsweise oft schon von ihrem Wesen her als nicht nachhaltig, weil sie zu leeren Wäldern führt. Wie wir aber in Kapitel 6 im Zusammenhang mit der ersten globalen Ausbreitung unserer Spezies erfahren haben, wurden Säugetiere, die halb oder ganz auf Bäumen leben, darunter auch zwei Primaten, der indische Langur und der Weißbartlangur, die heute als gefährdet gelten, in den Regenwäldern von Sri Lanka vor 45.000 bis 3.000 Jahren von Menschen ständig mit Pfeil und Bogen gejagt, und das offensichtlich ohne negative Folgen.